Die Flamme lodert immer noch. Jede Tat, die unseren Gedanken heiligt, ist rein. Wie das Feuer, das wir anbeten. Mit Feuer und Schwert werden wir die ganze Welt zertrümmern. Und auf ihren Trümmern werden wir ein neues, ewiges Reich aufbauen. Ich trage eine Fahne und die ist schwarz, weiß und rot. Das Reiches heilige Fahne, die Großvater trug durch die Not. Die Fahne ist niemals gefallen, so oft auch ihr Träger fiel. Sie weht bald über uns allen und zieht schon der Sehnsucht Ziel. Und die ist schwarz, weiß und rot. Das Reiches heilige Fahne, sie weht trotz Hass und Verbot. Sie hat unsere Väter begleitet durch Hart und Nacht und Krieg. Drum vorwärts, ihr Söhne, erstreitet zu Ende den großen Sieg. Sie hat unsere Väter begleitet.